lebst du ganz weit weg von der Welt. Verstehst du, was die Wahrheit erzählt? Hier kannst du noch an Träume glauben. Ich bin anders, ich bin der Mond, auf dem außer mir sonst keiner wohnt. Hier kannst du immer nach unten staunen. Sehen Sie ein, es ist einsam, ganz allein. Sie sehen nicht, dass in der Nacht der Mond über Sie wacht. Ich bring das Licht, spende immer Trost für Sie. Bin zeitlos schön, doch einsam wie noch nie. Das Rad der Zeit, es steht niemals still, auch nicht, wenn man es will. Doch wahre Liebe wird nie vergehen. Trauer, Schmerz, Kummer und Leid, sie vergehen mit der Zeit. Doch wahre Liebe wird nie vergehen. Doch sehen Sie an, es ist einsam, ganz allein. Sie sehen nicht, dass in der Nacht der Mond über Sie wacht. Ich bring das Licht, spende immer Trost für Sie. Bin zeitlos schön, doch einsam wie noch nie. Kinder, Familie und Freunde sogar, die sind für sie da in jeder Gefahr. Warum sind sie dann vor Eifersucht blind, wenn das Kind sein eigenes Leben beginnt? Ich würde so gern wie sie einmal spüren, mich in den Armen meines Geliebten verlieren. Könnte ich nur einmal so sein wie sie? Das bleibt leider nur Fantasie. Ich sehe ein, ich bleibe hier allein. Sie sehen nicht, dass in der Nacht der Mond über sie wacht. Ich bring das Licht, spende immer Trost für sie. Bin zeitlos schön, doch einsam wie noch nie.